Morgen bin und die Eltern sind nicht zu Haus. Auf die Decke steh mir und mach am besten warm. Lass alle deine Freunde ein und leg die Mucke auf. Erst wenn die davon schreien, sind die Party ihre Hände auf.